الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles auch gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Herzlichkeit, sondern dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Und ich fordere mich und euch dazu auf und erinnere mich und euch daran, uns vor Allah tabaraka wa ta'ala in Acht zu nehmen, vor ihm Taqwa zu haben, indem wir das Verbotene meiden und seine Aufforderungen in die Tat umsetzen. Wisset, liebe Geschwister, dass Allah den Muslimen genau zwei religiöse Feste gegeben hat, Eid al-Adha und Eid al-Fitr. Und das, was göttlich vorgegeben wurde, da gibt es keinen Spielraum für persönliche Meinungen. Insofern darfst du im Islam kein Fest, kein drittes Fest erfinden, selbst wenn du das für Allah aufrichtig machst. Denn eine Tat muss nicht nur für Allah sein, damit sie angenommen wird, aber sie muss auch übereinstimmen mit der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wie schaut es dann aus, wenn jemand Nicht-Muslimen bei ihren polytheistischen Festen nachahmt? An diesen Tagen feiern die Christen ihr Weihnachten. Sie behaupten, Gott habe an jenem Tag einen Sohn bekommen. Dies ist aus mehreren Gründen falsch und erlogen. Denn Jesus a.s. wurde im Sommer und nicht im Winter geboren. So heißt es im Koran sinngemäß: Und schüttle den Stamm der Dattelpalme in deine Richtung, und sie wird reife, frische Früchte auf dich fallen lassen. Davon abgesehen, selbst wenn das Datum stimmen würde, dürfte man an solchen Festen weder teilnehmen, noch ihnen dazu gratulieren, weil dies eine Form der Anerkennung dessen ist, woran ein Muslim gar nicht glaubt. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berichtet, dass dies unter Übereinkunft der Ulama gilt. Allah sagte nämlich im Koran: Und unterstützt einander darin, gütig zu sein und achtsam Allah gegenüber und nicht darin, Sünden zu begehen und Feindschaft zu schüren. Du siehst jemanden sündigen und gibst ihm dann auch noch das Gefühl, dass er etwas Gutes macht? Vielmehr musst du die Wahrheit verdeutlichen. Sie setzen Allah ein Kind und eine Mutter zur Seite. Das ist eine Form des Mangels, liebe Geschwister. Denn Allah Azza wa Jal hat gesagt, dass er der Weltenbewohner unbedürftig ist. Allah braucht niemanden, und das gehört zu unserem Tawhid, dass er niemanden braucht. Und es gab eine Zeit vor der Schöpfung der Himmel und der Erde, da war nichts außer ihm, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, derjenige, der ein Kind braucht, das sind wir. Derjenige, der einen Partner oder Partnerin braucht, das sind wir. Wir sind diese Geschöpfe, die alleine nicht existieren können. So wollte Adam im Paradiesgarten schon eine Gattin haben. Aber das dem Herrn zuzuschreiben, ist eine Beleidigung in Bezug auf sein Wesen. Und das werde ich auch gleich verdeutlichen an einem edlen Hadith. Hast du denn nicht Angst, dass Allahs Zorn auf Versammlungen herunterkommt, in denen Allah tabaraka wa ta'ala über ihn gelogen wird? Und leider schmücken manche Muslime sogar Weihnachtsbäume und beschenken sich an diesen Tagen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wer einem Volk ähnelt, gehört zu ihnen. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala hat in einer Fatwa verdeutlicht, dass der Verkauf von Dingen, die zu solchen Festen beitragen, wie zum Beispiel Essen, Kleidung, Weihnachtsbäume hat er nicht genannt, aber passt auch da rein, eine Form der Unterstützung dieser Sünde darstellt. Und Allah macht das in einem Hadith klar, in einem heiligen Hadith, dass solche Dinge eine Schmähung seiner Göttlichkeit ist. Er, subhanahu wa ta'ala, sagte in einem heiligen Hadith, Sahih Bukhari überliefert: Der Sohn Adams bezichtigt mich der Lüge, wo ihm dies nicht zusteht. Und der Sohn Adams schmäht mich, und auch dies steht ihm nicht zu. Seine Bezichtigung der Lüge mir gegenüber ist, dass er behauptet, Ich wäre nicht imstande, ihn so wieder hervorzubringen, wie er einst war. Gemeinsam Tag der Auferstehung. Und sein Schmähen mir gegenüber ist, als er sagt, ich habe ein Kind. Erhaben bin ich darüber, mir eine Partnerin oder ein Kind zu nehmen. Und Allah sagt im Koran sinngemäß, das ist Jesus, der Sohn der Maria. Und diese Worte sind die Wahrheit über ihn, über den sie so sehr uneins sind. Es steht Allah nicht an, sich ein Kind zu nehmen. Hoch erhaben ist er über eine derartige Behauptung. Wenn er etwas beschlossen hat, dann sagt er nur, sei und es ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat Himmel und Erde erschaffen. Sollten wir nicht eher das feiern, als dass sich ein Kind nimmt, unseresgleichen? Oder doch nicht unseresgleichen? Dann wäre es ein Gott. Wie kann es also sein, dass ein Muslim bei solch einer Begebenheit aktiv mitwirkt? Das Leblose gerät schon fast aus den Fugen aufgrund dieser Worte. Allah sagt sinngemäß, ihr habt dafür etwas Ungeheuerliches hervorgebracht. Beinahe werden durch diese Worte die Himmel gespalten. Birst die Erde auseinander, bricht auseinander, bekommt Spalten und stürzen die Berge in Trümmern nieder, weil sie dem gnadenvollen Ar-Rahman einen Sohn zuschreiben. Es steht dem gnadenvollen nicht an, sich ein Kind zu nehmen. Es gibt kein Wesen in den Himmel und auf Erden, es gibt kein Wesen in den Himmel und auf Erden, die am Tag der Auferstehung anders kommen werden als Diener von Ar-Rahman. Wahrlich, er hat volle Kenntnis von ihnen allen und er hat sie genauestens alle abgezählt. Und jeder von ihnen wird am Tag der Auferstehung allein zu ihm kommen. Das heißt, allein zu ihm kommen und Rechenschaft ablegen müssen für diese Worte, die sie in Bezug auf Allah Ta'ala gesagt haben. Man sei davor als Muslim gewarnt, solche Sünden auf die leichte Schulter zu nehmen. Und ich weiß, dass unter uns Geschwister sind, die auch christliche Ehefrauen haben und die in der Praxis damit ein riesiges Problem haben. Aber das ist ja auch genau das riesige Problem und die Gefahr, wenn man heiratet. Genau dies ist auch das Problem und die große Gefahr, wenn man heiratet und gleichzeitig nicht darauf achtet, dass der Ehepartner oder die Ehepartnerin die gleiche Religion haben wie man selbst. Und wird auf diese Art und Weise nur unnötig viele Probleme haben. Lasst euch, liebe Geschwister, nicht von Leuten verblenden, die euch als rückständig, zurückgeblieben, streng oder extrem bezeichnen. Allah hat uns das Ende solcher Leute klar gemacht. Wahrlich, die Satane flüstern jenen, die ihnen nahe sind, ein, dass sie euch in Streit verwickeln sollen. Dass sie euch in Streit verwickeln sollen und wenn ihr auf sie hört, dann seid auch ihr gewiss Polytheist, Mushrikun. Deswegen rate ich mir und meinen Geschwistern, nicht Leuten hinterher zu dackeln, die auf dem falschen Weg sind und ihre Zufriedenheit zu ersuchen und ihre Anerkennung. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns davor strengstens schon gewarnt, als er sagte, ihr Muslime, ihr werdet gewiss den Gepflogenheiten derer, die vor euch waren, folgen. Zoll für Zoll und Elle für Elle, bis ihr, selbst wenn sie in das Loch einer Eidechse gekrochen werden, ihnen folgen würdet. Wir fragten den Juden und den Christen. Er sagte, wem sonst? Hadith bei Sahih al-Bukhari. Deswegen, liebe Geschwister, hoch erhaben ist unser Herr. Hoch erhaben ist unser Herr im Himmel über das, womit sie ihn beschreiben. Und der Friede und die Unversehrtheit seien auf unserem Gesandten und auf allen Gesandten, die Gott entsandt hat. Sallallahu alaihim ajma'in. Und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Das Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifati al-ula an yahfadha tawhidana wa shahadatana an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعتز بدينه وأن لا ينجرف وراء هذه الخزعبلات وأن لا يركن إلى الذين ظلموا حتى لا تمسنا النار أعاذنا الله إياكم منها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.